So, liebe Hörer, nun nehmen Sie einmal bitte das Merkblatt für Verbraucher zur Hand, das Ihnen heute zugestellt worden ist. Oder, soweit es noch nicht der Fall sein sollte, Ihnen noch im Laufe des heutigen Tages zugehen wird. In diesem Merkblatt für Verbraucher sind unter Nummer 1 Bezugsscheinpflicht eine Reihe von lebenswichtigen Verbrauchsgütern genannt, die unter Bezugsscheinpflicht gestellt werden sollen. Nun streichen Sie bitte den Punkt 1, Brot und Mehl. Denn Brot und Mehl gibt es ohne Bezugsschein, so wie bisher. Streichen Sie bitte Punkt 1, Brot und Mehl. Streichen Sie dann Punkt 2, Kartoffel. Streichen Sie weiter Punkt 6, Eier. Und Punkt 8, Hülsenfrüchte. Alle diese Verbrauchsgüter fallen nicht unter die Bezugsscheinpflicht, sondern nur diejenigen, die wir nicht gestrichen haben. Also alle außer 1, 2, 6 und 8. Also unter Bezugsscheinpflicht fallen nur diejenigen, die wir jetzt nicht gestrichen haben. Also alle außer 1, 2, 6 und 8. Nur noch ein Wort der allgemeinen Aufklärung. Wir betonten schon, dass es sich bei der Einführung der Bezugsscheinpflicht für einige Verbrauchsgüter um eine Vorsichtsmaßnahme handelt. Es ist aber auch eine Maßnahme der Selbstdisziplin. Ein Beispiel hierfür. Wir haben in Deutschland bestimmt genug Tinte.